«Идишкайт» исполняет Симон Паскаль. Jeder versteht, aber sie ist spät, ist eine große Sache, ein Kleinigkeit. Jüdischkeit, ist eine große Sache, die Goyen kennen nicht ganz in dem Jüdenblatt. Es trugt auch sehr, sehr vielen Dienste Gott in der Spiel, alles bei ihm Heiligkeit. Ist dort auf dem Gewehen viel muss sein geflogen, doch hört man immer wieder jeden selben Zug. Also kein Sack macht kein Beut, war kein Jüdischkeit. Jüdischkeit, Jüdischkeit, dieser größte Sack, die Goyen kennen nicht ganz wie den jeden Klag. Es trug doch sehr, sehr vielen Dienste Gott in das Spiel. Alles bei ihm war Heiligkeit. Ist dort auf dem Gewehen viel Muschel geflogen, doch hört man immer wieder jeden selben Zug. Also kein Sack macht kein Beut.